Vorrang sollten die haben, deren Leben in Gefahr ist, sagt der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Manfred Schmidt, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Man kann Asylbewerber vom Balkan anders behandeln als Kriegsflüchtlinge aus Syrien. Das ist rechtlich möglich, so Schmidt. Er unterstützt den Vorschlag, mehr Gutscheine statt Geld zu verteilen. Die Geldbeträge, mit denen Flüchtlinge sich Nahrung, Kleidung und Hygieneartikel kaufen sollen, würden von diesen oft gespart. Da die meisten kein Asyl bekommen, würden sie nach der Ausreise mit dem gesparten Geld das Leben in der Heimat finanzieren. Oft kämen sie anschließend vom Balkan wieder nach Deutschland zurück. Das sei ein regelrechter Drehtüreffekt, erklärte Schmidt. Auch der Präsident des Roten Kreuzes, Rudolf Seiters, ist für eine Differenzierung der Flüchtlinge. Er schlug im NDR vor, sich am Asylkompromiss zu orientieren, der in seiner Zeit als Innenminister geschlossen wurde. Damals wurde das Prinzip der sicheren Herkunftsländer eingeführt. Das hat dazu geführt, dass wir differenzieren konnten zwischen denen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen, durchaus verständlichen, aber die keinen Asylgrund darstellen, und denen, die dringend als Verfolgte unsere Hilfe brauchen. Und durch die Grundgesetzänderung haben wir es geschafft, dass wir die anderen Menschen, die bei uns bleiben durften, dann auch menschenwürdig unterbringen konnten. Linken-Fraktionschef Gysi ist völlig anderer Meinung. Im Deutschlandfunk sagte er: Aber du kannst nicht sagen, ich verändere die Bedingungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo und aus dem Balkan. Das gilt aber nicht für die aus Syrien und aus dem Irak. Da wird das Bundesverfassungsgericht immer sagen, von dem Gesetz sind alle gleich. Ich kann das nicht nach Nationalitäten ordnen. Laut Bundesverfassungsgericht haben die Landesregierungen durchaus einen Spielraum, wie sie die Flüchtlinge unterstützen. Zwar steht im Gesetz, dass sie vorrangig Geld zahlen sollen. Falls erforderlich, könnten aber auch Gutscheine oder direkte Sachleistungen verteilt werden. Unterdessen haben sich in den unterschiedlichen Bundesländern mehrere hundert Pensionäre und Verwaltungsmitarbeiter gemeldet, die angeboten haben, bei der Bearbeitung der Asylanträge zu helfen. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann begrüßt diese Initiativen. Diese Menschen sind von heute auf morgen einsatzfähig und könnten für ein paar Monate helfen, die Asylverfahren zu beschleunigen, sagte er der Welt am Sonntag. Jetzt sei die Zeit für kreative Zwischenlösungen.